1. Herr, du bist mein Gott, ich will dich preisen und deinen Namen ehren, denn du hast wunderbar taten vollbracht und dein Seat Land gemfasten plain true und wahrhaftig ausgeführt. 2. Denn du hast Stadt zu Ruinen gemacht und befestigt Ort zerstört, die Palast der Fremden sind zu einer verlassenen Stadt geworden, die niemals wieder aufgebaut werden kann. 3. Die Schaub werden machtig Volker dich ehren und die Stadt die gewalttätigen Nationen werden dich fürchten. 4. Denn du warst ein Festung für die Schwachen und ein Zuflucht für die Armen in ihrer Bedrängnis, ein Schutz vor die Ärmsten und ein Schatten vor der Hitze, die das Wuten der Gewalttätigen wie ein Unwetter ist, das gegen ein Mauer schlagt. 5. Wie die Hitze in der, so dampfst du den Lahm der Fremden, und wie die Hitze durch den Schatten einer Wolk gemildert wird, so wirst du der Jubel der Gewalttätigen. 6. Der Herr der Heerscheren wird auf diesem Berg für Elvolke ein Festmahl mit reichhaltigen Speisen und Erlesen in Weinen bereiten, Speisen volle Saft und Kraft so geklart, Altwein. 7. Auf diesem Berg wird den Schlerinfernen der Elvolke bedeckt, und die Deck, die über El Nationen gebreitet ist. 8. Wird den Tod für immer Verschlingen und Gott, der Herr, wird die Tränen von allen Gesichten abwischen und die Schmark seines Volks von der ganzen Erde nehmen, denn der Herr hat es gesprochen. 9. An jenem Tag wird man sagen, sieh, das ist unser Gott, auf den wir gehofft haben, das uns rettet. Das ist der Herr, auf den wir vertrauten. Lasst uns jubeln und uns über sein Rettung freuen. 10. Denn die Hand des Herrn wird auf diesem Berg ruhen, mob aber werden seinen Platz zertreten werden, wie Stroh in der Jort zertreten wird. 11. Und wenn es sein Hand darin ausbreitet, wie ein Schwimmer seinem Schwimmen ausbreitet, wird Gott seinen Hochmut und die List seiner Hand niederdrücken. 12. Den Hohen und Festen Mauern werden niederreißen, zu vollbringen und bis in den Staub zu Boden werfen.